Ei, wie ist der Helmbrecht empfangen worden? Nimmer gangen sind sie, nein, schier gelaufen. Vater und Mutter sprangen, als wär ihnen kein Kalb hinworden im Auswärts. Und dem Knecht, von dem sie's inwurden, schenkt der Meier vor Freud sei alte lederne Hosen. Hätt sie noch lang tragen können. Und wie sagten sie den Gruß, der Knecht und die Dirn? Sprachen sie etwa, schau, der Helmbrecht, auch wieder daheim. Nimmer schon. Also buckelten die Ehalten, Gott willkommen, edler Junker. Sprach da der Junge, willkommen, Kindekind. Wie seine Schwester gesprungen kam und umfing ihn mit ihren Armen, sprach er zur Gotlind, Grazia Vester. Und wie die zwei Alten hinten nachzogen und wollten ihn halsen in ihrer Einfalt und Freud, ritt er vom Ross runter zum Vater auf Wellisch, Dieu salut, und zur Mutter, die stand auf der anderen Seite auf Böheimisch, Dobra Utra. Schauen die zwei groß und klein, dann sagt die Meierin, da haben wir uns heilig verschaut, Vater. Das ist nicht unser Kind. Ein Böhm ist's oder ein Windischer. Sagt der Alt Helmbrecht, ich mein, ein Wellischer ist's. Mein Sohn ist's nicht. Schaut ihm aber auf und nieder gleich. Sagt die Schwester Gotlind, nein, er kann's nicht sein. Eher ein Pfaff. Hat er mir nicht den Gruß boten wie in der Vesper? Meint der Knecht, nach dem, was ich von ihm vernommen, konnte aus dem Brabantischen sein, hätte er sonst gesagt, Kindekind. Sagt der Alt Helmbrecht, bist du's, mein Sohn Helmbrecht, so findst du offene Arm. Aber zuerst sag ein Wort, das ich verstehen kann. Dieu salut ist kein Anspruch. Biet du deiner Mutter und mir einen Gruß auf Deutsch. Soll dir kein Schaden sein. Ich will dir deinen Gaul trocken wischen, dass du zufrieden bist. Ich selber und nicht der Knecht. Sprach da der Junge, wat sagt de Buhr, min part en Buhr angriepen? Da erschrak der Meier in seinem Herzen und sagt, bist du's Helmbrecht, mein Sohn, heut sieh ich dir ein Händel und brat dir eins. Bist du's aber nicht, seid ihr ein Wellischer oder ein Windischer, so fahrt in alle Wind. Keinem Pfaffen gebe ich nichts. Euer heilige Weihen Ehren, bei mir bekommt ihr keinen Fisch in die Hand, so ihr nicht mein Kind Helmbrecht seid. Seid ihr aber ein Sachs oder Brabanter, so habt ihr euer Wegzehrung selber, wann ihr von so weit herkommt. Vom meinigen rührt ihr mir nichts an und währt die Nacht ein Jahr. Kein Bissen, Junker, und kein Trunk. Geht zu, geht allerweil zu, geht zu euren Rittern.